meinem Herzen bewahrt. Monika, du hast mich richtig um die Ruhe gebracht. Monika, wer hätte das von einem Monat noch gedacht? Monika, was ist das bloß für eine Stimmung heute Nacht? Liebst du mich? Noch gestern hast du diese Frage erlacht. Monika, nimm du dich jetzt mit deinem Herzen in Acht. Kein Champagner geht ins Blut wie Tango-Melodie. Tango schürt Verlangen zu Blut und macht den Tänzer kühn. Ob er mehr fürs Exot schickt, ob er bloß fürs Erot schickt, jeder hat eins nur im Sinn. Meinem Herzen gemacht. Monika, du hast mich richtig um die Ruhe gebracht. Monika, wer hätte das von einem Tango gedacht? Monika, was ist das bloß für eine Stimme?